Der oberste Führer Koreas, Kim Jong-un, bilanzierte in seiner Neujahrsansprache die glänzenden Erfolge der Armee und des Volkes der DVJK im Vorjahr und erklärte den außenpolitischen Standpunkt der Regierung der DVJK. Ein Sprecher des Außenministeriums der DVJK betonte in seiner Stellungnahme vom 26. Januar, dass die DVJK in diesem Jahr die in der Neujahrsansprache von Kim Jong-un dargelegte außenpolitische Aufgabe konsequent durchsetzen und im Einklang mit ihrer Stellung als würdevoller souveräner Staat und Atommarkt ihre auswärtigen Beziehungen aktiv ausbauen wird. Er fuhr fort. Die DVJK wird sicher mit ihrer eigenen Kraft den Frieden und die Sicherheit des Staates verteidigen und zum Schutz des Friedens und der Sicherheit der Welt aktiv beitragen. Es ist der konsequente Standpunkt der Partei der Arbeit Koreas und der Regierung der DVJK, auf der Grundlage des außenpolitischen Ideals Souveränität, Frieden und Freundschaft die gut nachbarlichen Beziehungen und die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zu den Ländern, die für Souveränität eintreten, auszubauen und weiterzuentwickeln. In diesem Jahr wird die DVJK große Kraft dafür einsetzen, den Kontakt und Austausch mit den Ländern, mit denen sie lange historische Traditionen der Freundschaft und Zusammenarbeit hat, zu erweitern und die Bande der Freundschaft weiter zu festigen und zu entwickeln. Sie wird die Beziehungen zu allen Ländern verbessern, die die Souveränität der DVJK achten und dieser freundschaftlich gesinnt sind, obwohl sie andere Ideologien und Staatsordnungen haben und den allseitigen Austausch und die Zusammenarbeit auf den Gebieten Politik, Wirtschaft und Kultur aktivieren. Auch in diesem Jahr wird die DVJK auf den internationalen Arenen wie in der UNO in enger Zusammenarbeit mit vielen Ländern der Welt gegen die Willkür, Eigenmächtigkeit und Doppelnorm, einschließlich der ungerechten und widerrechtlichen Sanktions- und Druckkampagne gegen die DVJK vorgehen und sich um die Schaffung einer neuen gerechten internationalen Ordnung und die Verwirklichung der wahren internationalen Gerechtigkeit aktiv bemühen. Sie wird gemeinsame Anstrengungen dafür unternehmen, die internationalen Fragen wie Antiterror, Konflikt- und Umweltfragen zu lösen und die gemeinsame Entwicklung und das ebensolche Gedeihen der Menschheit zu fördern. Die DVJK wird auch künftig ihrem außenpolitischen Ideal Souveränität, Frieden und Freundschaft treu bleiben, ihre internationalen Einflüsse verstärken und ihre auswärtigen Beziehungen aktiv und vielseitig entwickeln.